Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Fabiz. Was ich manchmal denke, es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Und wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur... Ich bin mir blau. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Alles geht, kein Ende, nicht auf. Wir hatten Song und Nachtclub, bin ausgeschlafen und bestens genau. Hier ist alles, wenn es nicht verbaut. Kein Bus, es muss sauber. Ich weiß gar nicht, für das Ticket hier raus. Also auf, ich den Himmel und spreche mir blau. sagst, es geht schon. Aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in Love, dass es wehtun. Bist du nur einen Tag nicht da, dann hab ich Sehnsucht. Und ich weiß, du brauchst nicht lang, wenn ich gehen muss. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in Love, dass es wehtun. Wir sind so in Love, dass es wehtun. Wie du heute zu mir bist, finde ich nicht gut. Es war mal schön, jetzt tut es weh und ich muss weg nun. Einfach weg, oh. Wehtun, bist du nur einen Tag nicht da, dann hab ich Sehnsucht. Weißt du, brauchst nicht lang, wenn ich gehen muss. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in Love, dass es wehtut. Wir sind so in Love, dass es wehtut. Wie du heute zu mir bist, finde ich nicht gut. Es war mal schön, jetzt tut es weh und ich muss weg nun. Einfach weg, oh. Transitpod. Die Sonne scheint auf die Blocks. Auf meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Moves. Oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß noch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß, straight gay. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Yeah, Frauen holen die Welt. Seh die Zukunft, baby. Lass mich in die Diskothek, gib mir die Kante. Mann, ich rauche, um zu rauchen und nicht zu dampfen. Ich überschätze mich wieder selbst und gib mir mehr ins Glas. Und weil ich morgen wieder frei hab, komm ruhig her, mein Schatz. Oh oh, es ist Montag und ich Freitag in Berlin normal. Und du weißt, nein, ich war beim Schlafen, doch für mich geht der Tag erst los. Bruder, mach den Bass laut in der U7 in Berlin. Misch ich Rast auf, zu viele tun, als ob man sich kennt, ich setz die Maske auf. Ich kann mit 3 Promille noch rennen und treff den Takt auf. Hi wie ein Astronaut, Bruder mach den Bass laut. In der U7 in Berlin mit misch ich Rast auf, zu viele tun, als ob man sich kennt, ich setz die Maske auf. Ich kann mit 3 Promille noch rennen und treff den Takt auf. Hi wie ein Astronaut, Bass laut. In der U7 in Berlin mit misch ich auf. Zu viele tun, als ob man sich kennt, ich setz die Maske auf. Ich kann mit 3 Promille noch rennen und treff den Takt auf. Hi wie ein Astronaut, Bruder mach den Bass laut. In der U7 in Berlin mit misch ich Rast auf. Zu viele tun, als ob man sich kennt, ich setz die Maske auf. Sonne auf Deck ist. Und wenn du die Songs hättest, macht es mich mal famous. Hab ein G-Set, Bündchen, straight aus München, Treffpunkt Residenz. Nur ein Stündchen, bleib vernünftig, also leg dein Handy weg. Schade, will Kids and More, me am More, funktioniert nicht so. Du wie die Diabon, nie wieder, but we are love. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf wichtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Platte Kissenschlag. Bei dir wär ich ein bisschen schwach, bist ein crazy bitch, don't stop. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf wichtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Platte Kissenschlag. Bei dir werd ich bisschen schwach, bist du pretty bitch, don't stop. Ich weiß, sie will es wie Bruce, will es im Pool, nicht auf der Matratze. Vivi ist in echt keine Art Trappe, wegen Checkerbounce und alle Arschbacken. Immer was siehst wie mein Samsung, nein. Outfit ist fly wie die Enterprise. Baby hat Cake, also lock me by. Girl, gib Gas, du verschwendest Zeit. Doch das weißt du schon, sonst würdest du niemals in Nylon kommen. Heute Nacht ist meine Chance oder deine Chance. Egal wie du siehst, bin ich primitiv, doch ich will das Sie. Auf den Philippinen oder in Nikki Beach. Am Infinity wie ein Swimming Team im Bikini League. Du vermeidest den Kontakt, weil du gern auf richtig machst. Ist dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Party Kissen schlaf. Bei dir werd ich bisschen schwach, bist ne pretty bitch, don't stop. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf richtig machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Party Kissen schlaf. Bei dir werd ich bisschen schwach, bist ne pretty bitch, don't stop. ich dir, lieber bleib ich wach. Für ein kleines bisschen Zeit mit dir verliere mich in der Nacht. Und wenn keiner guckt, dann zeig ich dir den Weg aus dieser Stadt. Nein, ich kann es nicht erklären, was diese Liebe mit mir macht. Komm, wir hauen ab. Immer weiter weg von hier, bis wir endlich allein sind. Bis wir allein sind. Komm, wir hauen ab. Es ist kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit, wenn wir zu zweit sind. Wenn wir zu zweit sind. Und wenn keiner guckt, dann schreib ich dir. Lieber bleib ich wach. Für ein kleines bisschen Zeit mit dir verliere mich in der Nacht. Komm, wir hauen ab. Wir behalten unsere Liebe nur für uns wie ein Geheimnis. Wie ein Geheimnis. Komm, wir hauen ab. Einfach glücklich sein. Ich bin noch wach mit Emma. Wir kommen überall rein. Blicke hinter der neuen Cartier. Im Kopf ist ein Countdown, wann kann ich hier ab? Party und will sofort wieder gehen. Ich komm auf die Party und will sofort wieder gehen. Ich komm auf die Party und will sofort wieder gehen. Hab noch immer keine Menschen, vielleicht hab ich ein Problem. Ich höre alle reden, keiner hat was zu erzählen. Verstecke langweilte Blicke hinter der neuen Cartier. Im Kopf ist ein Countdown, wann kann ich hier abhauen? Ich weiß, du bist auch da und so wie du mich anschaust. Ja, ich komm auf die Party und will sofort wieder gehen. Ich komm auf die Party und will sofort wieder gehen. Ich komm auf die Party und will sofort wieder gehen. Hab noch immer keine Menschen, vielleicht hab ich ein Problem. Ich höre alle reden, keiner hat was zu erzählen. Verstecke langweilte Blicke hinter der neuen Cartier. Im Kopf ist ein Countdown, wann kann ich hier abhauen? Ich weiß, du bist auch da und so wie du mich anschaust. Ja, ich komm auf die Party und will sofort wieder gehen. Ich komm auf die Party und will sofort wieder gehen. Halt mal den Kreis klein, only for life. Unser Lifestyle, Hollywood reif. Wir sind nicht steinreich, aber es reicht. Egal ob Ride or Die, will ins Himmelreich. Kreis klein, yeah. Kauf mir ein Ticket in die Freiheit, yeah. Ich will heute nicht allein sein, yeah. Kauf mir ein Ticket in die Freiheit, yeah. Ich will heute nicht allein sein. Meine Air Force Clean. Trage breite Jeans, fühl mich wie Early Days Britney. Kaum geschlafen, doch bin hellwach auf Endorphinen und Lebenskraft. Mein Kreis und ich sind die Avengers, übernehmen heute die Weltherrschaft. Vergiss mich selbst im Sekundentag, versuch mich zu fangen wie die Ghostbusters. Trink mein Apfelsaft aus dem Tetrapack, komm lass uns feiern durch die ganze Nacht. Kauf mir ein Ticket in die Freiheit, Freiheit. Halt meinen Kreis klein, only for life. Klein, yeah. Kauf mir ein Ticket in die Freiheit, yeah. Ich will heute nicht allein sein, yeah. Kauf mir ein Ticket in die Freiheit, yeah. Ich will heute nicht allein sein. Aus reichem Haus, Shoppen war ihr einziges Hobby. mein Erbe hat sie aufgeraubt. Schnell noch ein Kaffee auf den Stausee, dann lass da wohl Rosen im Baum stehen. Nach unserem Pendel eilt den Nahensee, holt die kleine Maus ihre Peitsche raus. Kaffee auf den Stausee, dann lass da wohl Rosen im Baum stehen. Nach unserem Pendel eilt den Nahensee, holt die kleine Maus ihre Peitsche raus. Du bist süßer, aber du folgst nicht an. tut schon so. Sagst du kannst nicht tanzen, doch stehst dauernd zum Kreis. Deine Moves erkennt man sogar locker noch vom Raucher bereits. Guck, wie du feiern kannst, ist nice, doch wie du klammerst, hat mir Angst gemacht. Babe, verstehst nicht falsch, du bist voll süß, aber du fuckst mich ab. Du bist süß, aber du fuckst mich ab. Baby, ich mach dir eine Nacht, die du nie wieder vergisst. Nur bitte lass mein T-Shirt los. War noch nie mein Charlie, aber tut schon so. Du bist vergeben, das ist gut zu know. Hält dann noch hin und zum Ex, aber noch safe und dann go. Nur bitte lass mein T-Shirt los. War noch nie mein Charlie, aber tut schon so. Einbrecher. München, Stuttgart, ich weiß nicht, wo ich bin. Köln, Hamburg, wieder in Berlin. München, Stuttgart, ich weiß nicht, wo ich bin. Mach dir nie mehr Sorgen um Geld, Geld oder Dein Wochenende. Dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Fabiz. Komm Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die Sonne. Die Sonne in Arbeit, Tage noch mein Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen lohnt. Wer heute in gut bezahlt hat, ist ohne Fehler. Wir sind die, es ist abgebockt, was war mit Generationen, die so dein Arbeiten nicht will, noch mein Sohn. Ich verdiene mir lieber mit Sachen, die Spaß machen lohnt. Wer heute in gut bezahlt hat, ist ohne Fehler. Wir sind die, es ist abgebockt, was war mit Generationen, die so dein Arbeiten nicht will, noch mein Sohn. He's the end on earth, he's the only one, he's my Eastern and morning sun. I'll be waiting for his massive thing, he's from Lynchburg, not West Berlin. He's the end on earth, he's the only one, he's my Eastern and morning sun. I'll be waiting for his massive thing, he's from Lynchburg, not West Berlin. Abfahrt! Tick tock, tick tock, nothing ever stops. Life keeps my dreams changing all the time, changing all the time. Jetzt.